Dein Prinz wird von allen verehrt, aber nur du nimmst Platz auf meinem Pferd. Wir machen nie wieder Kehr, und ich schwör dir, nach dir gibt es keine mehr. Ich muss raus hier raus, raus aus diesem Stress, wir denken nicht am Morgen. Wir müssen raus hier raus, Baby bitte halt dich fest und mach dir keine Sorgen. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. Linke Spur Kickdown, denk an das Feuer, das ist in unserem Herzen im Fall. Zwei Sitze, zwei Menschen, nur du und ich, Baby, wir ziehen durch die Nacht. Nichts hält uns auf, nein, nein, nein, nein. Wir nehmen alles in Kauf, für die Freiheit, für die Freiheit. Wir können hier nicht bleiben, Baby, bitte lass uns dem Alltag entfliehen. Aber frag mich nicht, wohin wir gehen, Baby, denn nur der Weg ist das Ziel. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. In einem Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa. Jeder, der uns schaden will, findet heute seinen Tod. Gefahren lauern überall, deshalb mach dir bitte keinen Kopf. Und ich weiß, du sorgst dich, zweifelst noch, aber zweifle nicht, denn Zweifel erhärten sich. Doch ein echter Mann zeigt Härte in Not, was für ein Prinz auf einem weißen Pferd. Heute bin ich dein Prinz auf 600 Pferden in Rot. Jeder, der uns schaden will, findet heute seinen Tod. Gefahren lauern überall, deshalb mach dir bitte keinen Kopf. Und ich weiß, du sorgst dich, zweifelst noch, aber zweifle nicht, denn Zweifel erhärten sich. Doch ein echter Mann zeigt Härte in Not, was für ein Prinz auf einem weißen Pferd. Heute bin ich dein Prinz auf 600 Pferden in Rot. Auf 600 Pferden in Rot. In einem Ferrari Testarossa.